Heute Morgen wollen wir über Heilung sprechen. And we want to pray for the sick again, maybe today. Und wir wollen noch einmal für die Kranken beten. I want to read something maybe you heard last week. Ich möchte euch etwas vorlesen, was ihr vielleicht gehört habt letzte Woche. Did you anyone hear this or read this email from Grant? Hat jemand diese E-Mail gelesen von Grant? So bless my heart. Das hat mich so gesegnet. Grant was in Zimbabwe. In Zimbabwe. He was war dort. And he writes this: Today we went to an orphanage where the kids all have HIV/AIDS. Und schreibt, heute waren wir in einem Waisenhaus, wo alle Kinder HIV-positiv sind. There are around 250 kids. 250 Kinder circa. So I spoke briefly, and then we were supposed to pray for the kids. Also ich habe kurz gesprochen und dann sollten wir für die Kinder beten. As I started to pray for the kids, God was really speaking to me. Und wie ich begonnen habe, für die Kinder zu beten, hat Gott wirklich zu mir gesprochen. And saying, Grant, I'm going to heal these kids. Und er hat gesagt, Grant, ich werde diese Kinder heilen. All that you are asking, I will do. Alles, worum du mich bitten wirst, werde ich tun. I was praying for the first for a kid who could not hear out of one ear. Ich habe zuerst für ein Kind gebetet, das nicht hören konnte. After I finished praying, he could hear. Nachdem ich gebetet habe, konnte es hören. Then many came. Dann kamen viele. Around 25 in all came to me. Circa 25 kamen zu mir. Who were lame, blind and deaf. Die lahm, blind und taub waren. Severe stomach pains. Die starke Magenschmerzen hatten. From complicated diseases, from HIV. Und komplizierte Krankheiten von HIV. Severe breathing problems. Die schwer atmen konnten. The old and young alike. Die alten sowie auch die jungen. All of them were healed. Und alle von ihnen wurden geheilt. Amazing, huh? With yeah, give the Lord a hand. With everyone, God kept on saying. With everyone, mit jedem, God kept speaking. Gott hat weiter gesprochen. Keep on praying. Pray for this. Pray for that. Bete weiter. Bete für das und für dieses. This is what is going on with them. Denn das wird geschehen. I was led to a man. Ich wurde zu einem Mann geführt. Around 70 or so. Circa 70 Jahre. Who was blind. Er war blind. I was praying for him and then asked if he could see. Ich habe für ihn gebetet und ihn gefragt, ob er sehen könne. He said he could see shapes. Er sagte, er könnte Schatten sehen. I continued to pray for him and restoration. Also habe ich weiter gebetet für ihn. And then I asked him if he could see. Und habe ihn noch einmal gefragt, ob er sehen könne. He said that he could see now. He could see some colors. Und sagte, dass jetzt einige Farben sehen könnte. I prayed one last time and asked him if he could see. Dann habe ich noch einmal gebetet und ihn gefragt, ob er sehen könne. And then he said he could see the boys waving at him. Und dann sagt er, könnte sehen, wie die Burschen ihm winken. Praise God. Preist den Herrn. With one lady, she came up to me and asked. Eine Frau kam zu mir und hat gefragt. If I could pray for her swollen leg and foot. Ob ich für ihre geschwollenen Beine beten könnte. She complained of such terrible pain. Sie hatte wirklich schreckliche Schmerzen. So I knelt down and prayed and then asked her also if the pain was gone. Niedergekniet und gebetet und habe sie gefragt, ob die Schmerzen weg sind. She said with a smile, it was all gone. Mit einem Lächeln sagte sie, dass alles weg ist. Later she found me in the crowd and brought her mother to me. Nachher hat sie mich in der Menge gefunden und ihre Mutter zu mir gebracht. And asked if I could pray for her chest pains. Und hat gefragt, ob ich für ihre Schmerzen beten könnte. Für ihre Brustschmerzen. I laid my hands on her rib cage. Und ich habe meine Hände aufgelegt. Gently and began to pray. Und habe ganz vorsichtig begonnen God zu beten. God was just speaking to me as to what to pray for. Und Gott hat zu mir gesprochen, während ich ihn gebeten habe, wofür ich überhaupt beten and sollte. What to do. Und was ich tun sollte. I stopped and asked if she felt better. Ich habe aufgehört und sie gefragt, ob sie besser gehe. She was swinging her arms in the air, praising Jesus. Und sie hat ihre Arme in die Luft geworfen und hat Jesus gepriesen. I am healed. Und hat gesagt, ich bin geheilt. I can breathe. Ich kann atmen. I have no more pain. Ich habe keine Schmerzen mehr. Praise Jesus. Preis Jesus. I wish I could tell you all the stories for each person. Ich wünschte, ich könnte euch jede einzelne Geschichte erzählen. God is awesome. Gott ist erstaunlich. Let us run with endurance. Lass uns mit Durchhalten laufen. Let us live out our faith. Lass uns unseren Glauben ausleben. That tells the world our God is a great God. Und der Welt zeigen, dass unser Gott ein großartiger Gott ist. How can a living God be seen in a dead faith? Wie kann ein lebendiger Gott gesehen werden in einem toten Glauben? Grant. Grant. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, we thank you for these praise reports. Vater im Himmel, wir danken dir für diese Zeugnisse. And the one we read earlier. Und die wir schon davor gelesen haben. We thank you that you are working in this world. Wir danken dir, dass du in dieser Welt wirkst. You are the same yesterday, today and forever. Du bist dasselbe gestern, heute und für immer. I pray that you'd bless these words. Wir beten, dass du diese Worte segnest. To our hearts. In unseren Herzen. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. More than anything, I would love our church to be known as a house of healing. Mehr als alles andere würde ich mir wünschen, dass unsere Gemeinde bekannt wäre als ein Haus, wo Heilung stattfindet. That if someone visited and didn't know us so well. Dass wenn jemand auf Besuch kommt und uns nicht so gut kennt. And then they went back home. Und dann nach Hause geht. And someone asked them, "What is CEG like?" Und jemand fragt ihn, wie ist das in der CEG? It's like a house of healing. Es ist wie ein Haus der Heilung. And I want to mention 4 points that I mentioned 3 weeks ago. Und ich möchte 4 Punkte erwähnen, die ich vor 3 Wochen schon erwähnt habe. In Mark chapter 1. In Markus 1. Jesus came and he preached. Jesus kam und predigte. That was his purpose. Das war sein Zweck. Because preaching addresses inner sickness. Denn das Predigen richtet sich an innerliche Krankheit. And Jesus was addressing, he was doing inner healing through preaching. Und Jesus hat innere Heilung vollzogen durch seine Predigt. Because the truth sets you free. Denn die Wahrheit setzt dich frei. And there's root and there's fruit. Und es gibt Wurzeln und es gibt Früchte. There are things that need to be healed that are an effect. Es gibt Dinge, die geheilt werden müssen in ihrer Auswirkung. But there are things that need to be healed that are a cause. Aber es gibt auch Dinge, die geheilt werden müssen in ihrer Wurzel. Like in Hebrews 12:15. So wie in Hebräer 12:15. There's a root of bitterness. Es gibt eine Wurzel der Bitterkeit. That springs up. Und die wächst auf. And it says it defiles many. Und sie beschmutzt viele, steht There's geschrieben. A root, and that root of bitterness can cause all kinds of effects. Das ist eine Wurzel und diese Wurzel kann alle möglichen Auswirkungen haben. There's at least three kinds of bitterness. Und es gibt mindestens 3 Arten von Bitterkeit. One, because someone hurt me and I can't forgive them. Eine ist die, dass mich jemand verletzt hat und ich kann ihm nicht vergeben. One, because I think someone hurt me. And I can't forgive them. Die zweite, ich glaube nur, dass mich jemand verletzt hat und ich kann nicht vergeben. In James chapter 4, there's one because of jealousy. Und in Jakobus Kapitel 4 gibt es eine, die wegen Eifersucht da ist. Bitter jealousy. Bittere Eifersucht. Because I want what someone else has and I can't have it. Weil ich etwas möchte, was ein anderer hat und es nicht haben kann. So I become bitter. Deshalb werde ich bitter. It's a terrible root. Das ist eine schreckliche Wurzel. Jesus number one, he came to preach. Jesus kam erstens, um zu predigen. Because there's a material side of us and there's an immaterial side of us. Es gibt eine materielle und eine nicht materielle Seite in uns. There is healing that needs to occur in the spirit and the soul. Es gibt eine Heilung, die im Geist und in der Seele stattfinden muss. We can pray for physical healing. Wir können für körperliche Heilung beten. But what if the soul is yet sick? Aber was, wenn die Seele noch immer krank ist? What if the soul is yet unsaved? Was ist, wenn die Seele noch immer ungerettet ist? What if the person walks away physically healed and yet they are spiritually sick and dead. Was hat die Person davon, wenn sie körperlich geheilt weggeht und geistlich todkrank ist? Jesus said, I must go further because I came to preach. That's my purpose. Und dann sagt Jesus, ich muss weitergehen, denn ich bin gekommen, um zu predigen. Das ist mein Zweck. Number two, Jesus healed so we could serve him. Nummer zwei, Jesus hat geheilt, damit wir ihm dienen können. Galatians chapter 5 verse 1. Galater 5 Vers 1. It is for freedom that Christ set you free. Zur Freiheit hat Christus euch befreit. God wants to free us. Gott möchte uns befreien. From all kinds of nonsense. Von allen möglichen Dingen. But it's not to go from one nonsense to another. Aber nicht, dass wir von einer Dummheit zur anderen gehen können. It was for freedom that Christ set us free. Sondern damit wir frei werden, hat uns So in verse 13. Also in Vers 13. He says, "Do not take your freedom." Sagt er, nimm nicht deine Freiheit. As an opportunity to serve yourself. Als eine Gelegenheit, sie für dich selbst zu verwenden. So when God looks at us, he sees a lot of things. Also wenn Gott uns anschaut, sieht er eine Menge Dinge. He sees the inside of us, he sees our heart. Er sieht das Innere, er sieht unser Herz. He sees our situation. Er sieht unsere Situation. Number three, Jesus is willing to heal us immediately. Und Nummer drei, Jesus ist willens, uns sofort zu heilen. But aber what does he want to heal? Was möchte er heilen? He wants to heal us immediately. Er möchte uns sofort heilen. But he wants to line things up the way he wants them lined up. aber er möchte es in der Reihenfolge tun, so wie er es haben möchte. I want you to listen to something that someone wrote me this week. Ich möchte euch was vorlesen, was mir diese Woche jemand geschrieben hat. Actually wrote to Mary. Eigentlich der Mary. But the person wanted me to read it. Aber die Person. I've shortened it. Ich habe es ein bisschen abgekürzt. And because it would take too long, but listen to this testimony. Hört euch das an. Hey Mary. Liebe Mary. I could hardly wait to write this email. Ich kann es kaum abwarten, diese E-Mail zu schreiben. For about 3 years now, I have really been suffering under the illusion of beauty that the world forces on us. Seit 3 Jahren leide ich unter einem starken Schönheitswahn, den die Welt einem aufzwingt. My whole life I've been told that I am ugly and fat. Mein ganzes Leben wurde mir gesagt, dass ich hässlich und dick bin. And because of this, the lies have so deeply eaten into my heart, and I have believed them. Deshalb hat sich diese Lüge so tief in mein Herz gefressen und ich habe sie geglaubt. It was in the youth group that I heard for the first time that I had value and was pretty. Seit ich in der Jugendgruppe bin, wurde mir zum ersten Mal gesagt, dass ich wertvoll und hübsch bin. But nevertheless, I didn't believe it. Aber trotzdem habe ich es nicht geglaubt. Because the lies were sitting so deep. Weil die Lüge bereits zu tief saß. A lot of people did pray together with me. Es haben schon viele Leute mit mir zusammen gebetet. But the effect of the prayer was not long lasting. Aber die Wirkung vom Gebet war nicht von Dauer. Afterward, I would daily criticize myself that I am so ugly and worthless. Danach habe ich mir wieder täglich Vorwürfe gemacht, dass ich so hässlich bin und wertlos. By the way, this person allowed me to read this. Diese Person hat übrigens erlaubt, dass ich das vorlese. As Pastor Rob began to speak about the root of sicknesses, als Pastor Rob angefangen hat, über die Wurzel der Krankheit zu reden, something became very clear to me. Ist mir einiges klar geworden. I asked God, why am I, despite so much prayer, still not healed? Ich habe Gott dann gefragt, warum ich trotz so vieler Gebete noch immer nicht geheilt bin. He said to me that the root is still there. Er hat gesagt, dass die Wurzel noch da ist. I asked him what the root was. Ich habe ihn gefragt, was die Wurzel ist. And he said to me that I judge other people much too much in terms of their appearance. Und er hat gesagt, dass ich viel zu viel über andere Menschen urteile, über ihr Äußeres. Either I think this girl is so pretty. Entweder denke ich, dieses Mädchen ist so hübsch. God, why didn't you make me as pretty as her? Gott, warum hast du mich nicht so hübsch gemacht wie sie? It's so unfair. Das ist unfair. Or, oh man, I am so lucky that I'm not like them. Oder, zum Glück bin ich nicht so wie die. It never occurred to me that I was constantly thinking like this. Es ist mir nicht einmal aufgefallen, dass ich ständig so gedacht habe. Whether in the Straßenbahn or in the bus, in der Straßenbahn, im Bus, at school, in der Schule, or when I was just going through the city. Oder wenn ich einfach durch die Stadt gehe. But always, aber immer, I just judge immediately. Ich urteile sofort. And that had to come to an end. Und das musste ein Ende nehmen. Yesterday I asked God, that was the Sunday service. Yesterday I asked God for forgiveness for my bitterness. Gestern, das war nach dem Sonntagsgottesdienst, habe ich Gott gebeten wegen meiner Bitterkeit. My false thinking. Meine falschen Gedanken. And my mistrust. Und mein Misstrauen. Now keep in mind, this is a teenager. Und stellt euch vor, das ist ein Teenager. A teenager. Hat sich entschuldigt. And it came to me so. And it did so much good for me. Und es hat mir echt gut getan. Then you went on the stage, Mary, to pray. Und dann bist du, Mary, auf die Bühne gegangen, um zu beten. When you said that people who need healing should stand up, I stood up. Und als du gesagt hast, dass Leute, die Heilung brauchen, aufstehen sollten, bin ich aufgestanden. At that moment, I became so unbelievably hot. Ab dem Moment ist mir so unglaublich heiß geworden. I got this feeling like everything in me that was bad was burning up. Es hat sich angefühlt, als ob alles Schlechte in mir ausgebrannt werden würde. It was a truly wonderful feeling. Es war ein richtig wunderbares Gefühl. I felt the Holy Spirit so strongly. Ich habe den Heiligen Geist so stark gespürt. After the fire left, nachdem das Feuer weg war, I felt goosebumps all over, habe ich überall Gänsehaut bekommen. From top to bottom. Von oben bis unten. And they didn't go away, und die ging nicht mehr weg. Until you said, Amen. Bis du Amen gesagt hast. And as you said Amen, I knew. Und als du Amen gesagt hast, habe ich gewusst, quote, I am healed. Ich bin geheilt. That feeling was so unbelievable. Es war so unglaublich, das and Gefühl. After service, I saw a girl who I thought was so pretty. Und nach dem Gottesdienst habe ich ein Mädchen gesehen, welches ich echt hübsch fand. And do you know what I thought? Und weißt du, was ich mir gedacht habe? I thought, thank you God that you made her so pretty. Ich habe mir gedacht, danke Gott, dass du sie so hübsch gemacht hast. I was then so happy. Ich war danach so glücklich. Yesterday was so wonderful. Es war einfach wunderbar gestern. I really sensed that a blockage left me. Ich habe richtig gespürt, wie eine Blockade von mir gegangen ist. I am suddenly become so free, enlightened. Ich bin plötzlich so frei und leicht gewesen. Isn't that cool? I love it. Oh my gosh. In Mark chapter 2 we have this really cool story. In Markus Kapitel 2 haben wir diese Geschichte about these four guys who had a paralyzed friend. Über diese vier Männer, die einen gelähmten Freund hatten. And they heard that Jesus was back in his hometown. Und sie haben gehört, dass Jesus in der Stadt zurück war. So they decided to bring their paralyzed friend to Jesus. Also haben sie sich entschlossen, den gelähmten Freund zu Jesus zu bringen. And the story implies that the paralyzed guy also had faith. Und die Geschichte schließt mit ein, dass auch der Gelähmte Glauben hatte. And so they came to the house where Jesus was. Also kamen sie in das Haus, wo Jesus war. But there were so many people that it was just impossible to get through. Aber es waren so viele Leute dort, es war unmöglich durchzukommen. So they must have thought, oh, this is so sad. This is so sad. Sie haben gedacht, das ist traurig. We have to get in there. This is so serious. Wir müssen da hinein. Das ist einfach ernst. Come on, these people just have headaches and broken fingers. Die vorhin haben vielleicht nur Kopfweh oder gebrochene Finger. We got serious stuff here. Wir haben wirklich was Ernsthaftes. So they had this idea finally of going up to the roof. Also hatten sie die Idee, auf das Dach zu klettern. Opening up the roof. Und haben das Dach geöffnet. And then they lowered their friend. Right before the Lord. Und dann haben sie den Freund hinuntergelassen, genau vor Jesus. And as he was laying there, und während er dort lag, the Lord saw him, hat der Herr ihn gesehen. And he said these wonderful words, diese wundervollen Worte. Your sins are forgiven. Deine Sünden sind dir vergeben. Now what strange words though. Was sind das für seltsame Worte? The man was paralyzed. Der Mann war gelähmt. But the Lord says, your sins are forgiven. Aber der Herr hat gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. What does that tell us? Was sagt uns das? It's a clear picture. Das ist ein klares Bild. Of the purpose of our Lord. Was der Herr für einen Zweck verfolgt hat. To go after root issues. Dass er nämlich die Wurzel behandelt hat. Things that are producing effects. Etwas, das diese Tatsachen produziert. That we are suffering from. Und wir leiden darunter. And in this case, and not all cases, es ist nicht immer so, aber in diesem Fall. But in this case, this man's paralysis appeared to be the result of his sin. Und in diesem Fall ist es nicht immer so, scheint es so gewesen zu sein, dass die Lähmung eine Folge einer Sünde war. In John chapter 9, Jesus was asked the question, is this man blind because he sinned or because his parents sinned? In Johannes 9 wurde Jesus eine Frage gestellt, ist dieser Mann blind, weil er selber gesündigt hat oder haben seine Eltern gesündigt? Neither. Weder noch. It is to bring about the glory of God. Sondern um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen. But in 1 Corinthians 11 verse 30. Aber im 1. Korinther 11 Vers 30. In light of the Lord's Supper. Im Lichte des Abendmahls. The Apostle Paul writes this. Schreibt der Apostel Paulus folgendes. If you dishonor, wenn du the body and the blood of Christ, das Blut und den Leib Christi verunehrst, God will judge you. Dann wird Gott dich richten. And for that reason, many, many of you are sick. Und deshalb sind viele von euch krank. And some of you have even died. Und viele sind sogar gestorben. You've dishonored the Lord's body. Weil ihr den Leib des Herrn verunehrt. You've dishonored the Lord's blood. Und sein Blut. And God responds. Und Gott antwortet. Because there's sin inside the heart. Weil es Sünde gibt im Herzen. And it brings about effects. Und diese Sünde bringt Tatsachen. So you can imagine these people come back to the next Lord's Supper and they pray for healing. Also könnt ihr euch vorstellen, wenn diese Leute zurückkommen zum nächsten Abendmahl und um Heilung bitten. Because these particular people are sick. Weil diese Menschen krank sind. Because of their sin. Wegen der Sünde. But they don't really understand that. Aber sie verstehen es nicht. But Paul brought that to light. Aber Paulus hat es ans Licht gebracht. So there are some sicknesses that are the result of sin. Also es gibt Krankheiten, die das Resultat von Sünde sind. That means it's the effect of something within. Das heißt, es ist die Auswirkung von etwas, was in dir steckt. So the Lord speaks to this guy. Und der Herr spricht zu diesem and Mann. He says, your sins are forgiven. Und er sagt, deine Sünden sind dir vergeben. But the Pharisees who were there, aber die Pharisäer, die dort waren, in their mind, haben gedacht, wait a minute. Warte mal. Only God can forgive sin. Nur Gott kann Sünden vergeben. Who is this guy? You can't do this. Wer ist dieser Mann? Der kann das nicht einfach machen. Only God can forgive sin. Das kann nur Gott. And Jesus, who knew their thoughts, und Jesus, der ihre Gedanken kannte, gave them this riddle. Gibt ihnen ein Rätsel auf. What is easier to say? Was ist leichter zu sagen? Your sins are forgiven. Deine Sünden sind dir vergeben. Or take up your bed and walk. Oder nimm dein Bett, steh auf und geh. Which one's easier? Was ist leichter? Well, the first one's shorter, so that could be easier. Das erste könnte leichter sein. Depends who you're talking to. Das kommt drauf an. Which one's easier? Was ist das leichter? Well, the first one's harder to prove. Das erste kann man natürlich nicht beweisen. Second one's easier to prove. Das zweite kann man eher beweisen. I don't know. Ich weiß nicht. Which one's easier? Welches leichter? It depends. Kommt darauf an. But you know the answer? Aber wisst ihr die Antwort? Both of them are impossible. Beides ist eigentlich unmöglich. For human beings. Für menschliche Wesen. And both of them are easy for God. Und beide sind leicht für Gott. Because Jesus was actually asking this question. Denn Jesus hat eigentlich diese Frage gestellt. Which miracle is easier to do? Welches Wunder ist leichter zu vollbringen? To forgive this man's sins? Dem Mann die Sünden zu vergeben? Because forgiveness is a supernatural act. Denn die Vergebung ist ein übernatürlicher Akt. Which miracle is easier, to forgive sin? Welches Wunder ist leichter, Sünden zu vergeben? Or to heal a paralytic? Oder jemanden zu heilen, der gelähmt ist? Which is easier for God? Was ist leichter für Gott? They're the same. Ist genauso gleich. Nothing is difficult for God. Für Gott ist nichts schwieriger. But for men, they're both impossible. Aber für Menschen ist beides unmöglich. And then he says this, to show you that I have the authority to forgive sin. Und dann sagt er, um euch zu zeigen, dass ich die Autorität habe, Sünden zu vergeben. The authority to deal with root issues. Die Autorität, dass ich mich wirklich um die Wurzel kümmere. That nobody sees that are underneath. Etwas, was niemand sieht, was unterhalb liegt. That are the root of problems. Die Wurzel der Probleme. Und ich habe die Autorität, Sünde zu vergeben. Drum sage ich zu dem Mann, take up your bed and walk out of here. Nimm dein Bett und geh. Go on, get up. Komm, steh auf. This man just like, woo. Der Mann, he picked up his bed, hebt einfach sein Bett auf, walked right out. Und geht hinaus. And they were stunned. Und sie waren erstaunt. And the people thought, what is this? Die Leute haben gedacht, was ist das? What is happening in our city? Was passiert hier in unserer Stadt? What is happening in our church? Was passiert in unserer Gemeinde? Wouldn't that be wonderful? Wouldn't that be wonderful if people just left? What is happening in our church? Wäre es nicht wunderbar, wenn die Leute sagen würden, was passiert in dieser Gemeinde? I would like to suggest strongly suggest something today. Ich möchte wirklich was ganz stark vorschlagen. How our church can become a house of healing. Wie unsere Gemeinde ein Haus der Heilung werden kann. But it's going to take obedience. Aber das braucht Gehorsam. And it will take humility. Und es braucht Demut. It will take determination. Und es braucht Zielrichtung. It will take meekness. Es braucht Sanftmut. It will take everything. Es braucht alles. That defines godliness. Das Göttlichkeit definiert. I want to turn to James chapter 5. Ich möchte, dass ihr zu Jakobus Kapitel 5 aufschlagt. I want to bring about a principle. Ich möchte ein Prinzip hervorbringen. That I believe with all my heart. Dass ich mit meinem ganzen Herzen glaube. Will make our church a house of healing. Und was unsere Gemeinde zu einem Haus der Heilung machen wird. Now Isaiah said in Isaiah 56 verse 7. In Jesaja 56 Vers 7 steht, that the Lord's house is a house of prayer. Dass das Haus des Herrn ein Haus des Gebets ist. When Jesus cleansed the temple, als Jesus den Tempel gereinigt hat, he said, sagte er, my Father's house is a house of prayer. Das Haus meines Vaters ist ein Gebetshaus. It's a house of prayer. Ein Haus des Gebetes. In our church, if we are ever going to be characterized by healing, und unsere Gemeinde, wenn sie jemals durch Heilung charakterisiert werden soll, in jeder Facette, Geist, Körper und Seele, müssen wir zuerst ein Haus des Gebets werden. Ich möchte, dass ihr zu Jakobus 5, Vers 13 geht. Es sagt in der New American Standard Bible und der Elberfelder, ist jemand unter euch leidet jemand unter euch? then he must pray. Er bete. There are people in our midst who are suffering. Es gibt Leute in unserer Mitte, die leiden. I was praying with someone just before the service and they were crying. Ich habe mit jemandem gebetet, genau vor dem Gottesdienst, der geweint hat. Because they were in such pain. Weil er solche Schmerzen hat. If you are suffering, pray. Wenn du leidest, dann bete. Is anyone cheerful? Ist jemand guten Mutes? He is to sing praises. Er singe Psalmen. Verse 14. Vers 14. Is anyone among you sick? Ist jemand krank unter euch? Then he must call for the elders of the church. Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. He must do it. Er muss es tun. And they are to pray over him. Und sie mögen über ihn beten. Anointing him with oil in the name of the Lord. Und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Verse 15. Vers 15. And the prayer offered in faith will restore the one who is sick. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten. It doesn't say it might. Es heißt nicht vielleicht. It says it will. Es wird. It doesn't say it will necessarily immediately. Es heißt nicht, dass es sofort geschehen muss. It may be immediate, it may be eventual, but it will. Vielleicht sofort, vielleicht auch nicht, aber es wird. The prayer of faith will restore the one who is sick. Und der Herr wird ihn aufrichten. And the Lord will raise him up. Und er wird ihn erheben. And watch this. And if he has committed sins, they will be forgiven him. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben. See how James again brings the root issue? Seht ihr, wie Jakobus wieder dieses Thema, diese Wurzel hervorbringt? That Jesus addressed in Mark chapter 2. Das gleiche, was Jesus in Markus 2 adressiert hat. There are root issues. Es gibt Wurzelgründe. And there's all kinds of sin. Und es gibt viele Arten there's von Sünden. Sins that we do, es gibt Sünden, die wir tun. And there's sins that we don't do. Und es gibt Sünden, die wir nicht meaning tun. That you sin by doing something, du kannst sündigen, indem du etwas tust. And we sin by not doing something. Und du kannst auch sündigen, indem du etwas nicht we tust. Sin by not being kind. Wir sündigen, wenn wir nicht freundlich by sind. Not being gracious. Wenn wir nicht großgnädig by not sind. Being loving. Wenn wir nicht liebend sind. We sin by not doing what we should be doing. Wir sündigen, wenn wir nicht das tun, was wir tun by sollten. Not serving. Wenn wir nicht dienen. By not reading the word. Wenn wir das Wort nicht by lesen. Not spending time with the Lord. Wenn wir nicht Zeit mit Gott by verbringen. Not being edifying. Wenn wir nicht aufbauend sind. Neutrality is not the absence of sin. Neutralität heißt nicht, dass es dann kein Sündigen gibt. If you are neutral, you are also sinning. Wenn du neutral bist, sündigst du genauso. Romans chapter 14, verse 23. Römer Kapitel 14, Vers 23. Anything less than faith is sin. Alles, was weniger ist als Glaube, ist Sünde. If he has committed sins, they will be forgiven. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. I want you to pray for his sickness. Bete für seine Krankheit. But I also want you to address issues that are below the surface. Aber es müssen auch Dinge adressiert werden, die unter der Oberfläche sind. Now, verse 16 is our key verse today. Und Vers 16 ist der Schlüsselvers. Therefore confess your sins one to another. Bekennt nun einander die Sünden. And pray for one another. Und betet füreinander. So that you may be healed. Damit ihr geheilt werdet. Therefore. Deshalb. Confess your sins. Bekennt eure Sünden. One to another. Einer dem anderen. And pray for one another. Und betet füreinander. So that you may be healed. Damit ihr geheilt werdet. Confess your sins. Bekenne deine Sünden. To one another. Untereinander, einer dem anderen. Confess your sins. Bekennt eure Sünden. To one another. Einander. Now, 1 John chapter 4, verse 20. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20. Says, how can you say that you love God? Wie kannst du sagen, dass du Gott liebst, who you do not see, den du nicht siehst, when you cannot love your brother, who you do see? Wenn du deinen Bruder nicht lieben kannst, den du doch siehst. Is it possible that I can love God but yet not love my brother? Ist es möglich, dass ich Gott lieben kann, aber meinen Bruder nicht? Is it possible that I can respect God but not respect my brother? Ist es möglich, dass ich Gott respektieren kann, aber meinen Bruder nicht? Is it possible that I can serve God but not serve my brother? Ist es möglich, dass ich Gott dienen kann, aber nicht meinem Bruder? The Apostle John said, no, it's not possible. Der Apostel Johannes sagt, nein, das ist nicht möglich. And he is implying that it is far more difficult to love God than to love the person to love God who you cannot see than to love a person who you can see. Und er sagt damit, dass es eigentlich doch schwieriger ist, Gott zu lieben, den man nicht sehen kann, als eine Person, die man sehen kann. Let's take the principle and change the verb. Lass uns das Prinzip verwenden und das Verb tauschen. Is it possible, ist es möglich, that I can confess my sin to God, dass ich Gott meine Sünden bekenne and not confess my sins to people I can see? Und meine Sünden aber nicht denen bekenne, die ich sehen kann? According to the Apostle John, nach dem Apostel Johannes, it's not possible. Ist es nicht möglich. If we cannot confess our sins to each other, wenn wir unsere Sünden nicht einander bekennen können, then you surely are not confessing your sin to God. Dann werden wir sie auch Gott nicht bekennen. And where sin is not confessed to God, there are roots. Und wo die Sünde Gott nicht bekannt wird, sind diese there Wurzeln. There are roots, just roots everywhere. Das sind diese Wurzeln überall. Everywhere. Überall. And God is more interested in the root than in the fruit. Und Gott ist mehr interessiert an der Wurzel als an der Frucht. Because if He heals the fruit, and the root remains, denn wenn die Frucht geheilt wird, aber die Wurzel da then bleibt, the fruit will just constantly come back. Die Frucht wird immer wieder zurückkommen. And that root is probably the root of many kinds of different sicknesses. Und diese Wurzel kann sogar eine Wurzel sein, die für viele verschiedene Krankheiten so verantwortlich we pray for one ist. Fruit, one bad fruit, also wir beten für eine schlechte Frucht, one bad effect, eine schlechte Auswirkung. And yet this root und diese Wurzel of bitterness, der Bitterkeit, or unbelief, oder des or anger, or whatever it is, or jealousy, oder des Zorns oder der Eifersucht, is producing many effects. Produziert noch mehr. And God wants to deal with the root. Und Gott möchte die Wurzel behandeln. Okay. So we need to confess our sins one to another. Also wir müssen einander die Sünden bekennen. If we confess our sins one to another, wenn wir einander die Sünden bekennen, this house will become a house of prayer. Dann wird dieses Haus ein Haus des Gebets werden. Now what the text does not say is this. Was der Text aber nicht sagt, ist Folgendes. It does not say confess someone else's sins. Er sagt nicht, bekenne die Sünden eines anderen. It says confess your sins. Sondern bekenne deine Sünde. Now I would imagine kann mir vorstellen, that to the degree that you confess someone else's sins, in dem Ausmaß, wie du die Sünden der anderen bekennst, you live in denial of your own. Lebst du in der Verleugnung deiner eigenen. To the degree that you spend time with someone confessing the sins of another, in dem Ausmaß, in dem du mit jemandem Zeit verbringst, um die Sünden von anderen zu teilen, you forfeit time to get prayer for your own issues. Und für deine eigenen Sünden, für die du Gebet brauchst, nimmst du nicht so die Zeit. So number one, it does not say, es heißt erstens nicht, confess the sins of others, dass wir die Sünden others. Der anderen den anderen bekennen it sollen. It says confess your sins. Sondern deine Sünde bekennen den anderen. Nummer zwei, it does not say, es heißt nicht, to give all the details about your sin. Dass du alle Details über deine Sünde auspacken musst. It just says confess them. Es heißt einfach nur, bekenne sie. If you give all the details, you will sabotage yourself. Wenn du alle Details gibst, and you will sabotage the other person. Sabotage. Anybody? Is there a German word for sabotage? Sabotage. Sabotage. Okay. You will sabotage. Sabotage. Sounds like a French word. Also sabotage. Sabotage. Okay. You will sabotage yourself and them. Dann wirst du dich selbst sabotieren und auch die anderen. When you come home, wenn du nach Hause kommst, and you've had a ride in a taxi, und du bist mit einem Taxi gefahren, and the guy was just such a terrible guy, und der war so unmöglich, and you got into a big fight with him, und du hast mit ihm zu streiten begonnen. You come home and you say, hey, du kommst nach Hause und sagst, I just had a terrible time with a taxi driver. Ich habe so eine furchtbare Zeit gehabt mit einem Taxifahrer. Instead of just running this guy down, statt den einfach niederzumachen, and just being all angry for the next hour at home, und einfach zornig zu sein für die nächsten Stunden zu Hause, why not sit at the kitchen table and say, hey, hon, can you pray for me? Warum setzt du dich nicht zum Küchentisch und sagst, Liebling, kannst du für mich beten? I just had a horrible time with this taxi driver. Ich habe wirklich eine schwierige Zeit gehabt mit einem Taxifahrer. Well, what happened? Was wird passieren? You don't need to know. So, was ist passiert? Na, so genau musst du es nicht wissen. Was hast du getan? I'd rather not tell you. Sag ich dir lieber nicht. Just pray for me, please. Bitte nur einfach für mich. I have sinned and I don't need to tell you the details. Ich muss dir nicht die Details sagen. Now, this needs to work from two sides. Und das funktioniert von beiden Seiten. From the wife's or the husband. von der Frau oder dem Ehemann. Because sometimes we forget that. We often forget that. Denn manchmal vergessen wir das oder oft. Wir werden es vergessen. Maybe we've never known that. Vielleicht haben wir es noch gar nicht gewusst. Maybe this is the first time we've ever heard this. Vielleicht das erste Mal, dass wir das hören. Maybe you come home every day and you're just filled with negativity and complaining. Vielleicht kommst du jeden Tag nach Hause und bist voll mit Negativität und mit Beschwerden. The only thing your wife can do is give you a massage or something. Das Einzige, was deine Frau tun kann, ist dir eine Massage zu geben. But it can also come from the other side. Aber es kann auch von der anderen Seite kommen. Wow, I had such a horrible time. This taxi driver was such a jerk. Ich habe so eine schreckliche Zeit gehabt. Dieser Taxifahrer, der war Wahnsinn. Let me pray for you. Lass mich für dich beten. What? Let me pray for you. Ja, ich werde. I didn't finish the story. I didn't finish the story. Aber ich habe die Geschichte noch gar nicht fertig erzählt. I don't need to hear the story. Ich muss sie gar nicht kennen. I think I get the picture. Ich glaube, ich habe schon verstanden, was es geht. Let me pray for you. Lass mich für dich beten. Now, we need to practice this. Das müssen wir üben. As the person who needs prayer and the person who's going to pray for them. Als die Person, die Gebet braucht und die Person, die für den anderen beten wird. We need to practice saying, you don't need to know that. Wir müssen es praktizieren zu sagen, du musst das nicht so genau wissen. We don't need to get into it. Wir müssen da nicht so genau hineingehen. Just pray for me. Bete einfach für mich. Can you try that? Say that in English. We don't need to get into it. Yeah, just try to say that. We don't need to get into it. We don't need to get into it. Just pray for me. Just pray for me. Okay, now say it one more time. We don't need to get into it. We don't need to get into it. Just pray for me. Just pray for me. Now turn to the person next to you and say, we don't need to get into it. Dreh dich zu der Person neben dir und sag, just pray for me. How about this one? Oder folgendes. You don't need to tell me about it. Du musst mir nichts sagen darüber. Just let me pray for you. Lass mich einfach für dich beten. How about that one? Try that one. You don't need to tell me about it. You don't need to tell me about it. I'll just pray for you. I just pray for you. If we practice this, wenn wir das üben, really practice this, das wirklich üben. Ephesians 4:29, and let no corrupt communication come out of our mouth. Epheser 4, Vers 29, lass kein faules Wort aus eurem Mund herauskommen. And be obedient. Dann sei gehorsam. To these kinds of verses. Diese Art von Versen. We will become a house of prayer. Dann werden wir ein Haus des Gebets werden. And we will become a house of healing. Und wir werden ein Haus der Heilung werden. Confess your sins one to another. Bekennt die Sünden einander. Number one, it doesn't say confess someone else's sins. Also Nummer eins noch einmal, es heißt nicht die Sünden von anderen zu bekennen. If you're doing that, then you should confess that to somebody. Und wenn du das tust, dann solltest du das jemand anderem bekennen. You know what? Zu sagen, weißt du was? We've been having coffee every day for every week for the last 2 years. Wir haben Kaffee gehabt die letzten 2 Jahre jede Woche. And I've just been confessing everybody's sin under the sun. Und ich habe einfach immer die Sünde von anderen bekannt. And I just want to confess my sin today. Und ich möchte heute meine Sünde bekennen. Would you pray for me? Kannst du für mich beten? That I would never do this again. Dass ich das nie wieder mache. And would you stop me the next time I do this? Und würdest du mich bitte stoppen, wenn ich das noch einmal mache? Because this is a root. Denn das ist wirklich eine Wurzel. A teenager. Ein Teenager. God gave the wisdom to a teenager. Gott hat Weisheit einem Teenager gegeben. She prayed, God, show me the root. Sie hat gebetet, Gott, zeig mir and die God Wurzel. And God showed her a root. Und Gott hat eine Wurzel gezeigt. That she was blind to. Der gegenüber sie and God blind healed war. Her. Und Gott hat sie geheilt. Because she had childlike faith. Denn sie hatte einen Glauben wie ein Kind. But when we become adults and mature. Und wenn wir Erwachsene werden und reif, oh, we become a lot like the Pharisees. Dann werden wir so wie die Pharisäer. I gotta think about this. Darüber muss ich nachdenken. You gotta think about it. Yeah. Du musst darüber nachdenken. Yeah, you think about it until you die. Du kannst darüber nachdenken, bis and du then stirbst. You'll stand before the Lord. Und dann stehst du vor dem Herrn. The Lord will say, why didn't you just obey what my word said? Und der Herr sagt, warum hast du nicht einfach dem gehorcht, was mein Wort sagt? Point number three. It doesn't say confess to everyone and anyone. Es heißt doch nicht, dass du jedem deine Sünde bekennen musst. It doesn't say that. Das heißt nicht. Some people just like to go around and talk about their sin. Manche Leute lieben es herumzugehen und einfach ständig über ihre Sünden zu sprechen. They want to come up on the platform and just tell everybody about their sin. They want to tell everybody about their sin, maybe on the stage. Sie wollen jeden von ihrer Sünde erzählen, vielleicht sogar noch auf der Bühne. It just says go to another. Aber es heißt, geht zueinander. Not to anyone, nicht zu jedem, but to someone you trust. Zu jemandem, dem du vertraust. To someone you trust. Jemanden, dem du vertraust. Not someone who demands it. Nicht jemand, der das verlangt. Someone that you trust who will pray for you. Jemanden, dem du vertraust, der für dich beten soll. Point number four. Und Punkt 4. It doesn't necessarily say name your sin. Es heißt doch nicht unbedingt, dass du deine Sünde beim Namen nennen musst. Mentioned. It just says confess it. Es heißt einfach nur bekenne es. Now, if you've sinned in your mind against somebody, wenn du in deinen Gedanken gesündigt hast gegen jemand anderen, just keep it right there and go to God with it. Dann lass es dort und geh damit zu Gott. You don't want to walk up to some woman if du musst you're a guy, zu einer Frau gehen, wenn du ein Mann bist, who's got a problem, der ein Problem hat, and say, excuse me, ma'am, I have to confess to you, you're extremely attractive. Und ihr sagen, es tut mir leid, ich muss dir bekennen, du bist so extrem attraktiv. I was so distracted during the whole service. Ich bin so abgelenkt während dem Gottesdienst. And I know that you're married. Und ich weiß, dass du you verheiratet don't want to do bist. That. That's just destructive. Das musst du nicht machen. If you sin in your mind, wenn du in deinem Verstand sündigst, deine Gedanken, dann bringst du zu Gott. To the degree that you've sinned, then to that degree you repent. In dem Ausmaß, wie du gesündigt hast, in dem Ausmaß bekennst du. If the person knows, if that woman knows you were looking at her the whole service, wenn die Frau das schon merkt, dass du während dem ganzen Gottesdienst sie anschaust, then you need to go to her and apologize. Dann musst du zu ihr gehen und dich entschuldigen. To the degree that you've sinned, you need to turn it around. In dem Ausmaß, wie du sündigst, musst du es auch umgekehrt machen. If you've sinned publicly, you need to repent publicly. Wenn du öffentlich gesündigt hast, musst du es öffentlich bekennen. But our fourth point, you don't necessarily have to name it. Aber der vierte Punkt, du musst es nicht unbedingt benennen. Hey, I need prayer. Ich brauche Gebet. Just struggling. Ich habe Schwierigkeiten. You want to talk about it? Willst du darüber sprechen? No, just please pray for me. Nein, eigentlich nicht. Bete nur einfach für mich. You know what? The less we know, the better. Je weniger wir wissen, umso besser. Just know what you need to know. Weiß einfach, was du wissen musst. Don't dig into someone's life. Musst nicht hineingraben in das Leben von anderen. Just know what you need to know. You want to talk about it? Musst einfach nur das wissen, was notwendig ist. Möchtest du darüber sprechen? Yeah, let's talk about it. Ja. I need to talk about it. Just shortly. Okay, ich erzähle really dir kurz. Struggle with anger. Ich habe wirklich and Schwierigkeiten mit Zorn. I think I need counsel. Ich glaube, ich brauche einen Berater. Bitte bete für mich. Bete für mich, dass ich Weisheit habe, was ich tun soll. Don't dig into people's lives. Grab nicht hinein in das Leben von just anderen. Just know what you need to know. Weiß nur das, was du wissen you can sollst. So easily go into gossip. Es kann nämlich so leicht in die Nachrede gehen und in die falsche Kommunikation. And the last point is point five. Und der letzte Punkt 5. It's in the continual in the grammar. It's in the continual repeating mode. Es ist so geschrieben, dass es sich ständig wiederholt. It doesn't say do it once. It says do it all the time. Es heißt nicht mach das einmal, sondern mach es alle Zeit. It means it becomes a habit. Es muss wie eine Angewohnheit it means werden. It becomes the culture of the church. Es muss die Kultur der Gemeinde werden. It's happening all the time. Es muss alle Zeit it's just geschehen. A habit. It's just like something happened and I ask someone for prayer. Einfach eine Angewohnheit. Es passiert etwas und ich bitte jemanden um Gebet. Hey, can you pray for me? Oh, kannst du für mich beten? Man, oh, you're such a close friend of mine. Du bist so ein enger Freund von mir. I just had this thing with my wife on the way to church. Oh, ich habe am Weg zur Gemeinde diesen Streit gehabt mit meiner Frau. You want to talk about it? Nah. Willst du darüber sprechen? Nein. Nah, talk about it. I just want you to pray for me. Ich möchte nur, dass du für you know mich what? Betest. I just think I don't have sensitivity. Ich bin einfach nicht sensitiv. I don't have patience. Ich habe keine Geduld. Yeah, but your wife. No, it's not my ja, wife. Ja, aber deine Frau. Let's nein. Not, let's not go there. Lass uns dort gar nicht hingehen. I'm just insensitive. Ich bin einfach unsensitiv. Oder übersensitiv. I'm so like choleric. Ich bin so cholerisch. I just talk too much. Ich spreche zu viel. Can you pray for me? Bete einfach just put your hands on me, please pray for me. Leg deine Hände auf mich und bete für mich. What will that do? What will that do? It was will do das, at least two things. Welche Auswirkung wird das haben? Zumindest zwei if Dinge. If we confess our sins to each other, wenn wir einander die Sünden bekennen, people that we trust, and it becomes a habit, Leuten, die wir vertrauen, und es wird zu einer Angewohnheit, it will become a habit before God. Dann wird es auch eine Angewohnheit vor Gott you werden. You cannot say that you confess your sins to God and you do not confess your sins to each other. You're kannst not honest. Kannst nicht sagen, dass du Gott deine Sünden bekennst und anderen nicht. Das wäre nicht ehrlich. You cannot say that we're honest before God and we're not honest to each other. Du kannst nicht sagen, ich bin ehrlich vor Gott, aber nicht ehrlich vor den anderen. There's got to be somebody that you're talking to. Es muss jemanden geben, mit dem du sprichst. Number one. Den du um Gebet so it will strengthen my authentic relationship to God. Und das wird meine authentische Beziehung mit Gott stärken. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. And to cleanse us of all unrighteousness. Und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. So when someone comes for prayer, we use this verse. Also wenn jemand zum Gebet kommt, dann können wir diesen Vers verwenden. Hey, let me pray for you. Lass mich für dich beten. Because God can heal you, God can forgive you. Denn Gott kann dich heilen und dir vergeben. Because he is faithful and just. Denn er ist treu und gerecht. To forgive you. Dir zu vergeben and to cleanse you. Und dich zu reinigen. Lord Jesus, we just pray right now. I just pray for my brother. Herr Jesus, ich bete für meinen Bruder. And you just lead them to a place of prayer before God. Und du führst sie einfach an einen Platz des Gebets vor Gott. So number one, it will strengthen that person's relationship to God. Also Nummer eins, es wird die Beziehung dieser Person zu Gott stärken. Because you are leading them there. Weil du sie dorthin führst. And number two, it will strengthen your relationship. Und es wird auch deine eigene Beziehung stärken. Because you're praying for people. Weil du für Leute betest. And we're praying for people. Und du betest and für more, andere. And people are asking for prayer. Und du betest immer mehr. And suddenly it's a culture of prayer. Und es wird eine Kultur des Gebets entstehen. You know, the more I confess my sin, je mehr ich meine Sünden bekenne, the more you realize you cannot throw the first stone. Umso mehr erkennst du auch, dass du nicht den ersten Because Stein werfen kannst. People who throw the first stone, denn Leute, die den ersten Stein werfen, are people who live in denial about their own roots. Sind Leute, die ihre eigenen Wurzeln verleugnen. Because James chapter 3 verse 2, denn Jakobus 3 Vers 2 says, sagt, all of us sin in many ways. Alle von uns sündigen auf vielfältige Weise. So who are you to throw the stone? Wer bist du, dass du den Stein wirfst? If you're a stone thrower, und wenn du ein Steinewerfer bist, can almost guarantee that you are a person who lives in denial about his own roots or her own roots before God. Dann kann ich dir garantieren, dass du eine Person bist, die ihre eigenen Wurzeln vor Gott verleugnet. But if we exercise ourselves, aber wenn wir uns selbst üben, in simple confession to one another, indem wir einfache Bekenntnisse einander machen, we will be healed. Werden wir geheilt werden. Number one and number two, we will produce a culture und zweitens werden wir eine Kultur produzieren, in der Heilung stattfindet. I'll just close with something from Isaiah chapter 58. Ich möchte mit etwas abschließen von Jesaja 58. Something that Mary read 3 weeks ago. Etwas, was Mary vor 3 Wochen schon gelesen hat. By the way, my lungs are even better now. Meinen Lungen geht's übrigens noch besser jetzt. Than they were the last time I said they were better. Also besser noch als das letzte Mal, wie ich es gesagt habe. They even got better. Noch so. Besser. Isaiah 59, and we'll close. Jesaja 59. Talks about fasting. Das spricht über Fasten. You know, I don't have my glasses with me. Ich habe meine Brille nicht mit. You want to try mine? Give me yours. Oh, I'm in the Psalms. I'm supposed to be. It's like it's not there. Psalmen. It's not there. It's not there. Oh yeah, these are great. It's Isaiah 58. Jesaja 58. My ears are crooked, but it's great. Okay. The Lord is scolding them about fasting. Der Herr weist sie zurecht wegen dem Fasten. What good, verse 4, is fasting? Wozu ist Fasten gut? When you keep on fighting and quarreling. Wenn ihr nicht aufhört zu streiten. What's the use of fasting? Was hat für einen Sinn hat das Fasten? If there's fighting among you. What's the use of it? Wenn unter euch Streit herrscht. There's a root there. Da gibt's eine Wurzel. What good is fasting? Wozu hat das, this kind hat das of fasting diese Art von Fasten will never get you anywhere with me. Wird dich nirgends hinbringen mit mir. You humble yourself by going through the motions of repentance. Du demütigst dich, indem du bekennst. Bowing your heads. Und deinen Kopf beugst. Like grass bending in the wind. So wie sich das Gras im Wind beugt. Is this what you call fasting? Ist das, was du Fasten nennst? Do you really think you will please the Lord? Glaubst du wirklich, dass das dem Herrn gefällt? No, this is the kind of fasting I want. Nein, das ist die Art von Fasten, die mir gefällt. Free those who are wronged. Befreie wrongly imprisoned. Die ungerechtigterweise eingesperrt sind. Lighten the burden. Und erleichtere die Last. Let the oppressed go free. Lass die Unterdrückten frei. Share your food. Teile dein Essen. Give your clothes. gib deine Kleidung. Then your salvation will come like the dawn. Dann wird deine Errettung kommen wie die Dämmerung. And your wounds will be quickly healed. Und deine Wunden werden schnell geheilt werden. Amen. Amen. Remove the heavy yoke. Zerbrich das schwere Joch. Stop pointing your finger. Hör auf, mit dem Finger zu zeigen. And spreading vicious rumors. Und Unruhe zu erzeugen. Feed the hungry. Füttere die Hungrigen. Help those in trouble. Hilf denen, die Schwierigkeiten then haben. Then your light will shine out from the darkness. Dann wird dein Licht leuchten in der Dunkelheit. And the darkness around you will become as bright as the noon. Und die Dunkelheit um dich wird hell werden. Amen. Amen. Isn't that cool? Let's pray. Das ist cool. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you so much. Danke so sehr. For who you are. Dafür, wer du bist. Thank you for the report from Zimbabwe. Danke für diesen Bericht aus Zimbabwe, den wow, wir gehört haben. So awesome. So erstaunlich. So awesome. Thank you for using Grant. Danke, Herr, dass du den Grant benutzt thank hast. You for the purity of his faith. Danke für die Reinheit seines Glaubens. It's so childlike. Dass es so wie ein Kind ist. And Lord, we thank you for the reports we've heard from our church. Und wir danken doch für die Berichte aus unserer Gemeinde. We want to pray. Wir wollen beten. Right now. Genau jetzt. We just want to take a moment before you. Wir wollen einen Moment Zeit nehmen vor dir. We want to be a house of healing. Wir wollen ein Haus der Heilung sein. And maybe the Lord spoke to you this morning. Und vielleicht hat der Herr zu dir gesprochen heute Morgen. There's a root somewhere. Dass es wo eine Wurzel gibt. I want you to ask the Lord this question. Und ich möchte, dass du dem Herrn diese Frage stellst. Ask him the question that a teenager asked him 3 weeks ago. Stell ihm die Frage, die ein Teenager ihm vor 3 Wochen gestellt hat. God, Gott, show me the root. Zeig mir die Wurzel. Let's take a minute. Lass uns eine Minute Zeit nehmen. I'd like you to stand. Möchte ich, dass ihr aufsteht. Before the Lord. Vor dem Herrn. No one is looking. Niemand schaut. Father, you see every person here this morning. Vater, du siehst jede einzelne Person hier heute Morgen. You see the roots. Du siehst die Wurzeln. You've spoken to people's hearts. Du hast in das Herz der Menschen gesprochen. And I pray this morning. Und ich bete heute Morgen. In the name of Jesus Christ. Im Namen Jesu Christi. Your Son. Deines Sohnes. Our Savior. Unserem Retter. Who died on that cross. Der am Kreuz gestorben ist. As the Lamb of God who takes away the sins of the world. Als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Who has all authority. Der alle Autorität in heaven and earth. Hat. Im Himmel und auf der Erde. I pray that you would release these sins. Wir beten, dass du diese Sünden wegtust. That you would heal these roots, remove them. Dass du diese Wurzeln wegtust, dass du sie heilst. You'd bring healing into the spirit. Dass du Heilung bringst in den Geist. Into the soul of each person standing. In die Seele jeder einzelne Person, die steht. And we ask this in Jesus' name. Und wir bitten dich darum in Jesu Namen. Amen. Amen.